بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد als nächstes bei unserer Reise ins Jenseits sind wir angekommen mit den Zeichen der Stunde. Und wir werden uns dabei auf dem Buch von Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf al-Wabil stützen. Und zum Beispiel die kleinen Zeichen, sagen manche, sind über 100. Und hier hat er 57 erwähnt. Und weil er die Ketten der Hadith geprüft hat, sind inshallah nur Sahih und Hasan Hadith. Und wir befassen uns erstmal mit den kleinen Zeichen der Stunde und danach gehen wir rüber zu den großen Zeichen der Stunde. Großen Zeichen sind 10 und die kleinen Zeichen sind über 50, welche wallahu alam authentisch sind. Taib. Was bedeutet überhaupt Zeichen? Wir reden ja von Ishrat al-Sa'a, den Zeichen der Stunde. Ein Zeichen ist ein Merkmal, ein Kennzeichen, und die Zeichen einer Sache sind die Anfänge einer entstehenden Sache. Okay? Und die sprachliche Bedeutung der Stunde, ja, ne, die Stunde ist ein Teil bzw. ein zeitlicher Abschnitt der Nacht oder des Tages. Mehrzahl sind Stunden, der Tag und samt Nacht besteht aus 24 Stunden. Okay? Und die religiöse Bedeutung der Stunde ist, also in der Scharia, die Stunde meint im religiösen Kontext die Zeit bzw. den Zeitpunkt, an dem die Auferstehung stattfindet. Auch wurde sie so genannt wegen der Schnelligkeit der Abrechnung oder weil sie den Menschen plötzlich überrascht. Also es sagt von all diese Dinge bedeutet. So, dass alle Geschöpfe durch einen einzigen Schrei sterben. In An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, Band 2, Seite 422 und Lisan al-Arab, Band 8, Seite 169. Also, so kurz gesagt, die Zeichen der Stunde sind Merkmale bzw. Kennzeichen der Auferstehung, die sich davor ereignen und auch darauf hindeuten, auf den Tag der Abrechnung. Ja. Auch wurde gesagt, die Kleinzeichen vor Eintritt der Stunde, die Menschen für ungewöhnlich befinden. Und auch wurde gesagt, ihre Vorboten sind ihre Vorboten ohne die großen Zeichen und ihr Eintreffen. Und die Stunde wird für drei Bedeutungen genutzt. Die Stunde wird für drei Bedeutungen genutzt. Erstens die kleine Stunde, und die bedeutet den Tod. Denn derjenige, der stirbt, den seine Stunde ist schon eingetreten, weil er in das jenseitige Leben, in seine Akhira schon eingegangen ist. Und die mittlere Stunde, also zweitens, die mittlere Stunde, sie meint den Tod einer Generation bzw. der Leute eines Jahrhunderts. Und das wird gestützt durch den Ausspruch von Aisha radiallahu anha. Sie sagte, wenn die Beduinen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gingen und ihn nach der Stunde fragten, dann schaute er auf den Jüngsten unter ihnen und sagte, wenn dieser lebt und ihm die Altersschwäche nicht einholt, tritt eure Stunde ein. Sahih Bukhari, Band 11, Seite 361, also Kitab al-Raqaiq, Bab Sakarat al-Maut. Und Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah sagt darüber, gemeint ist ihr Tod und die Stunde der Angesprochenen. Fath al-Bari, Band 11, Seite 363. Also das war eine Gruppe von Wüstenarabern und die fragten Rasulullah, wann ist die Stunde? Er zeigte auf den Jüngsten und er sagte, wenn er alt geworden ist, ist für euch die Stunde schon eingetreten. Damit meinte er, ihr seid sozusagen alle schon verstorben. Und ihr seid tot und danach ist für euch die Stunde schon eingetroffen sozusagen. Und drittens, die große Stunde. Die Auferstehung der Menschen aus ihren Gräbern zur Abrechnung der Belohnung oder Bestrafung. Und wenn die Stunde im Koran erwähnt wird, dann ist damit die große Stunde gemeint. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ. Die Menschen fragen dich nach der Stunde. Sura 33, Vers 63. Und auch erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die beiden Stunden. Also die kleine und die große Stunde im Koran. In derselben Sura, in Sura Al-Waqi'ah. Wenn die Stunde eintrifft, die eintreffen wird, gibt es niemanden, der ihr Eintreff leugnen wird. Sie wird manches niedrig machen und manches erhöhen. Wenn die Erde heftig hin und her geschüttelt wird und die Erde völlig zermalmt werden und dann zu verstreuten Staub werden und in ihr drei Arten aufgeteilt werdet. Und dann das Sura 56, Vers 1 bis 7. Und danach am Schluss der Sura sagt er, subhanahu wa ta'ala, wenn sie die Seele, wenn sie die Kehle erreicht, während ihr dabei zuschaut, wir ihm näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen. Sura 56, Vers 83 bis 85. Hier wird die kleine Stunde erwähnt, der Tod. Das davor, was wir erwähnt haben, das die große. طيب. Und wir haben noch Unterteilungen in den Zeichen. Die Zeichen der Stunde sind in zwei Arten zu unterteilen. Das eine sind die kleinen Zeichen. Und das sind Zeichen, die sich lange Zeit vor Eintritt der Stunde ereignet und sind gewöhnliche Zeichen, wie zum Beispiel, dass das Wissen verschwindet, das Erscheinen des Unwissens, Alkoholkonsum, also berauschendes Konsum, das Wetteifern um immer höhere Gebäude und so weiter und so weiter. Auch können diese Zeichen parallel, ja gleichzeitig zu den großen Zeichen geschehen und danach noch andauern. Und die zweite Art ist die großen Zeichen. Das sind diese gewaltigen, großartigen Ereignisse, die sich kurz vor Eintritt der Stunde ereignen. Und es sind ungewöhnliche Geschehnisse, wie etwa das Erscheinen des Dajjal, das Hinabsteigen von Isa a.s., das Erscheinen von Yajuj und Majuj, also Gog und Magog, und das Aufgehen der Sonne aus dem Westen. Und auch teilen die Gelehrten die Zeichen der Stunde in drei Gruppen dem Erscheinen nach ein. Erstens, ein Teil, der schon erschienen und bereits vergangen ist. Zweitens, ein Teil, der erschienen ist und immer noch andauert und zunimmt. Und drittens, ein Teil, der noch nicht erschienen ist. Ja. So, jetzt kommen wir zur, ach ja, von den großen Zeichen, was ich erwähnt hatte. Die Aussage ist von Tathkira von Qurtubi. Seite 624 und Fath al-Bari, Band 13, Seite 485. Jetzt kommen wir zu ersten Zeichen. Jetzt reden wir über die ersten kleinen Zeichen der Stunde. Das erste Zeichen, was bereits eingetroffen ist, und eines von den kleinen Zeichen ist, ist die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt wurde, ist das erste kleine Zeichen. Sahel radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich und die Stunde wurden wie diese entsandt. Dabei zeigte er mit seinen beiden Fingern und streckte sie aus. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq, Band 11, Seite 347. Und welche beiden Finger? Das sehen wir im nächsten Hadith. Anas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich und die Stunde wurden wie diese entsandt, und er legte den Zeigefinger dicht an den Mittelfinger. Zeigefinger dicht an den Mittelfinger. Sahih Muslim, Band 18, Seite 89 bis 90. So, was sagt Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dazu? Er sagt, so ist das erste Zeichen der Stunde die Entsendung des auserwählten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, als Propheten. Denn er ist der letzte Prophet, nach ihm kommt kein anderer Prophet, sondern nach ihm folgt die Stunde, so wie nach dem Zeigefinger der Mittelfinger folgt. Zwischen ihnen kommt kein anderer Finger, oder dass kein Finger besser ist als der andere. Siehe At-Tazkira, Seite 625 bis 626, Fath al-Bari, Band 11, Seite 349, Tuhfat al-Ahwati, Sharh al-Tirmidhi, Band 6, Seite 640. Also, wie mir aus Ibn Hajar Rahman seine Aussage, er sagt, nach dem Zeigefinger kommt kein anderer Finger außer dem Mittelfinger. Dann sieht man, Stunde. Nein. Und dies beweist auch die Überlieferung von At-Tirmidhi, in der es heißt, ich und die Stunde wurden wie diese entsandt, und Abu Dawud, also Abu Dawud, zeigte mit dem Finger und Zeigefinger, zeige mit dem Zinger und Zeige und Mittelfinger, und er sagte, was ist der Vorzug des einen dem anderen gegenüber? Jami' al-Tirmidhi, Band 6, Seite 459 bis 460. Und er sagte, das ist ein Sahih Hasan Hadith. In der Überlieferung von Muslim heißt es, Shu'ba sagte, ich hörte Qatada in seiner Überlieferung sagen, wie der Vorzug des einen gegenüber dem anderen. Ich weiß nicht, ob er über Anas überliefert wurde oder ob Qatada selbst es sagte. Sahih Muslim, Kitab al-Fitan wa Isharat al-Sa'a, Bab Qurb al-Sa'a. Und 18, Seite 89. Und Al-Qurtubi rahimahullah sagte, dass der erste ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also Zeichen, weil er der Prophet am Ende der Zeit ist. Er wurde entsandt, und zwischen ihm und dem Eintreten der Stunde folgt kein Prophet. At-Taghira fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah. Band 6, Seite 626. Und auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 33, Vers 40: Mohammed ist nicht der Vater irgendeines von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Siegel der Propheten. Allah sagt, und das Siegel der Propheten. Das heißt, nach ihm kommt kein anderer Prophet. Tayyib. Zweites Zeichen, Ishrat as-Sa'a, Nummer 2. Der Tod des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und es ist auch bereits passiert. Das erste Zeichen ist bereits passiert, und das zweite ist auch passiert. Auf Ibn Malik überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Zähle sechs Dinge auf, die vor dem Eintreten der Stunde geschehen werden. Und eins davon, mein Tod. Eins davon, yani, mein Tod. Sahih Bukhari, Kitab al-Jizya wal-Mu'ada'a, Bab ma yuhtaru min al-Ghadr, Band 6, Seite 277. Das dritte Zeichen, die Eröffnung der Al-Aqsa-Moschee, Fath al-Masjid al-Aqsa. Und in dem Hadith, was ich bereits erwähnte, von Auf ibn Malik, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Zähle sechs Dinge auf, die vor dem Eintreten der Stunde geschehen werden. Und er erwähnte davon die Eröffnung oder die Öffnung der Al-Aqsa-Moschee. Die Öffnung der Al-Aqsa-Moschee, Sahih al-Bukhari ist das. Und dieses Zeichen, das dritte Zeichen, ist auch schon eingetroffen. Weil zur Zeit des Kalifen Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wurde die Al-Aqsa-Moschee im Jahre 16 nach der Hijra geöffnet. Wie es die Historiker feststellten, Umar ging persönlich dorthin, schloss mit den Menschen dort Frieden und befreite sie von den Juden und Christen und baute eine Moschee mit der Qibla der Al-Aqsa-Moschee. Okay. Das sagt Ibn Kathir Rahimullah in Al-Bidaya wa Nihaya, Band 7, Seite 55 bis 57. So. Das vierte Zeichen. Die Pest von Amwas. Die Pest von Amwas. Wo ist Amwas? Amwas ist eine Stadt in Palästina. Amwas ist eine Stadt in Palästina. Und Bukhari überliefert über Auf ibn Malik, dass der Prophet sagte, zähle sechs Dinge auf, die vor dem Eintritt in der Stunde geschehen werden. Und er zählt auf. Dann kommt das vermehrte Töten, das euch befällt wie Quas el-Ghanem. Eine Krankheit, die Tiere befällt, es tritt etwas aus der Nase und anschließend sterben sie. Hadith in Bukhari. Ibn Hajar Rahimullah sagte, es wird gesagt, dass diese Zeichen in der Pest von Amwas erschienen sind. In der Kalifzeit von Umar. Diese Pest fand nach der Eroberung der Al-Aqsa-Moschee statt. Fath al-Bari, Seite 6, Band 6, Seite 278. Denn im Jahr 18 nach der Hijra hat sich nach überwiegender Meinung die Pest in Qurat Amwas ereignet und verbreitete sich in der Scham-Region. Dabei starben sehr viele Gefährten, radiallahu anhum ajma'in, also viele Sahaba. Auch wird berichtet, dass die Zahl der Toten über 25.000 lag. Darunter gab es viele bekannte Sahaba, wie zum Beispiel Abu Ubaida, Amr ibn al-Jarrah, Amin al-Umma, der Verlässliche dieser Umma. In Mu'ajam al-Buldan, Band 4, Seite 157 bis 158 und Al-Bidaya wa Nihaya, Band 7, Seite 94. So, die ersten vier Zeichen, wie wir gesehen haben, sind alle schon eingetreten. Alle von den vier bis jetzt. Jetzt kommt fünftens. Das Überquellen des Geldes und der Verzicht auf die Spende. Also, dass das Geld sich vermehrt und keiner mehr die Spende annehmen will. Abu Huraira überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde tritt nicht ein, bis das Geld unter euch überquillt und sehr viel wird. Bis der Geldbesitzer nach jemandem sucht, den er spenden kann und dieser sagt, ich brauche das Geld nicht. Oder, ja, ich brauche das Geld nicht. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 81 bis 82 und Sahih Muslim, Kitab al-Zakah, Band 7, Seite 97. Abu Musa radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird eine Zeit kommen, in der man mit der Goldspende nach einem Bedürftigen umhersucht und niemanden findet, der sie ihm abnimmt. Sahih Muslim, Band 7, Seite 96. Und auch teilte der Prophet mit, dass Allah dieser Umma viel geben wird, ihr die Schätze der Welt zuteil werden lassen wird und dass die Besitztümer dieser Umma Osten und Westen erreichen werden. So heißt es im Hadith über Thauban, Radio Anhu, überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat mir die Welt sozusagen gerafft gezeigt, also so ausgestreckt gezeigt. So sah ich ihren Osten und ihren Westen und zu den Besitztümern meiner Umma wird das gehören, was mir gezeigt wurde, und mir wurde der rote und der weiße Schatz gegeben. Sahih Muslim, Band 18, Seite 13. Also er hat die komplette Welt sozusagen gesehen, ohne Berge und so weiter, von Osten nach Westen, und er hat gesagt, dass zu den Besitztümern meiner Umme wird das gegeben, was mir gezeigt wurde, das heißt die ganze Welt. Auch sagte er, sallallahu alaihi wasallam, und mir wurden die Schlüssel der Schatzkammern dieser Welt gegeben oder die Schlüssel dieser Erde. Sahih Muslim, Band 15, Seite 75. Okay. Und dies deutet darauf hin, dass es am Ende der Zeit passieren wird. Und es zeigt uns hier auch, dass hier kein Bedürfnis für die wegen Geld da ist und auch keine Gier. Keine Gier. Kann ja sein, jemand braucht das Geld nicht, aber nimmt es aus Gier. Und man sieht hier aus den Hadith, dass sie das gar nicht annehmen wollen. Kein Bedürfnis und keine Gier danach. طيب. Wir kommen zum sechsten Zeichen. Das Erscheinen der Versuchungen. El Fitan. Das Erscheinen der Fitan. Und was El Fitan? Die Versuchungen sind Prüfungen und Heimsuchungen. Außerdem wurde damit auch das Schlechte bezeichnet, das aus der Prüfung resultierte. Dann wurde damit alles Üble oder Negative bezeichnet, wie Sünde, Unglaube, Tötung, Mord, Verbrennen und andere unerwünschte Dinge. In Lisan al-Arab, Band 13, Seite 317 bis 321, Fath al-Bari, Band 13, Seite 3 und An-Nihaya, Band 3, Seite 410 und 411. Und der Prophet s.a.w. hat berichtet, dass zu den Zeichen der Stunde das Erscheinen der gewaltigen Versuchungen gehört, in denen der klare Blick für das Gute und das Schlechte verschwimmt. Es verschwimmt. Du hast nicht mal so einen klaren Blick, Jane. Und der Glaube in einem erschüttert wird, so dass man gläubig seinen Tag beginnt und ungläubig ihn beendet. Und seinen Tag gläubig beendet und ungläubig den nächsten Tag beginnt. Wann immer eine Versuchung erscheint, sagt der Gläubige, diese wird mich vernichten, bis sie enthüllt wird und vergeht. Dann erscheint die nächste und er sagt, diese wird mich vernichten. Dann kommt die nächste und sagt, diese wird mich vernichten. Und so weiter und so weiter. Und die Versuchungen werden so lange erscheinen, bis die Stunde eintritt. So heißt im Hadith über Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vor dem Eintreten der Stunde werden Versuchungen sein, so finster wie die Nacht. Man wacht morgens gläubig auf und schläft ungläubig ein. Und schläft gläubig ein und steht ungläubig auf. Der Sitzende dabei ist besser als derjenige, der steht. Und der Stehende ist besser als derjenige, der geht. Und der Gehende ist besser als derjenige, der läuft. So brecht eure Bögen und Pfeile und zerstört eure Schwerter auf dem Felsen. Wenn jemand einen von euch töten möchte, dann seid wie der Bessere von den zwei Söhnen Adams. Also der Bessere war derjenige, der sich nicht gewehrt hat und wurde von seinem Bruder getötet. Überliefert von Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Hakim in Al-Mustadrak und in Musnad Imam Ahmad, Band 4, Seite 408. Und auch überliefert Imam Muslim, Rahimahullah, dass Abu Huraira, radiallahu anhu, berichtete, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ihr sollt mit den guten Taten anfangen, bevor die Versuchungen kommen, die wie die dunkle Nacht sind. Man steht als Gläubiger auf und legt sich als Käfer, als Glaubensverweigerer, als Ungläubiger am Abend schlafen. Oder man legt sich am Abend als Gläubiger schlafen und steht am nächsten Morgen als Ungläubiger auf. Man verkauft seinen Glauben für Vergängliches. Sahih Muslim, Band 2, Seite 133. Salama radiallahu anhu, anha, berichtete, also das ist die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder einer seiner Frauen. Eines Nachts stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam erschrocken auf und er sagte, gepriesen sei Allah. Was hat Allah an Schatzkammern herabgesandt? Und was hat Allah an Versuchungen herabgesandt? Wer weckt die Bewohnerin der Gemächer? Also er meint seine Ehefrau, damit sie beten. Wahrscheinlich ist eine hier im Diesseits, in diesem Leben, bekleidet und im Jenseits nackt. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 20. Abdullah ibn Amr al-As, ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, sagte, der Rufer des Propheten sallallahu alaihi wasallam rief, versammelt euch, as-salat al-jami'a. Und wir versammelten uns alle beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, es war Pflicht für jeden Propheten vor mir, seine Umma auf das Gute hinzuweisen, das für sie gut ist, und sie vor dem Übel zu warnen, das für sie übel ist. Und das Wohl eurer Umma liegt in ihrem Beginn. Und die letzten von ihnen werden viele Versuchungen und Dinge heimsuchen. die ihr leugnet, also für sehr schlimm empfindet. Ist hier gemeint mit wie ihr leugnet. Die Versuchungen erscheinen und verharmlosen sich gegenseitig. Die Versuchung erscheint und der Gläubige sagt, diese. Wer also will, dass er vom Höllenfeuer entrückt und ins Paradies Einlass finden wird, der soll, wenn der Tod kommt, an Allah und den jüngsten Tag glaubend sein. Also nicht nur, natürlich nicht nur mit Herzen glauben, sondern auch mit Taten machen. Ja? Sahih Muslim, Band 12, Seite 232 bis 233. Und ja, die Ahadith über die Versuchungen sind viele und der Prophet hat seine Umma vor den Versuchungen gewarnt und hat ihr befohlen, bei Allah Zuflucht davor zu suchen und hat berichtet, dass diese Umma gewaltige Versuchungen und Prüfungen heimsuchen werden. Auch teilte er, sallallahu alaihi wasallam, der Umma mit, dass es keinen Schutz davor gebe, außer den Iman an Allah und den jüngsten Tag und das Festhalten an der Gemeinschaft, Ahlus Sunnah, auch wenn sie wenige sind. Und das Fernhalten von den Versuchungen und bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht davor nehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nehmt Zuflucht bei Allah vor den Versuchungen, den Sichtbaren und Verborgenen. Sahih Muslim, Band 17, Seite 203. Jetzt erwähnen wir einige Fitan. Von diesen Punkt Nummer 6 erwähnen wir einige Unterpunkte sozusagen. Also 6.a kann man schreiben. Oder 6.1. Das Erscheinen der Versuchungen aus dem Osten. Das Erscheinen der Versuchungen aus dem Osten. Und die meisten Versuchungen, welche die Muslime heimsuchten, kamen ursprünglich aus dem Osten. Aus dem Ort, an dem das Horn des Teufels erscheint, und das entspricht genau dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete im Hadith über Ibn Umar radiallahu anhu, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, als er in Richtung Osten stand. Er sagte, die Versuchung kommt von hier. Die Versuchung kommt von hier, von wo aus das Horn des Teufels erscheint. Also Ibn Hajar sagt zur Horn des Teufels, ist gemeint, ja, entweder die Stärke des Teufels und seines Gefolges oder weil die Sonne in der Tat ein Horn hat. Es wird gesagt, dass der Teufel seinen Kopf vor die Sonne stellt, damit die Betenden sich vor ihm niederknien. Fath al-Bari, Band 13, Seite 46. Und der Hadith, was ich erwähnt habe, ist in Sahih Bukhari, Band 13, Seite 45 und Sahih Muslim, Band 18, Seite 31. Und in einer Überlieferung von Muslim heißt es, dass der Prophet s.a.w. sagte, der Kopf des Kufrs, des Unglaubens, kommt von hier, von wo aus das auch das Horn des Teufels kommt. Gemeint ist der Osten. Sahih Muslim, Band 18, Seite 31 bis 32. Und Ibn Abbas berichtete, dass der Prophet s.a.w. das folgende Dua sprach, das folgende Bittgebet: O Allah, segne uns unseren Sa' und unsere Mut. Also das sind Maßeingaben, Maßeinheiten. Und segne unseren Scham und unseren Jemen. Dann stand ein Mann auf und sagte, O Prophet, und unseren Irak. Er sagte, dort ist das Horn des Teufels und dort stürmen die Versuchungen und vom Osten kommt die Härte. Hadith in Tabarani und zuverlässige Überlieferung. Und Ibn Hajar rahimullah sagt, und die erste Versuchung hat ihren Ursprung im Osten. Die erste Fitna kam aus dem Osten, sagt er. Dies war der Grund für die Spaltung der Muslime, was zu den Dingen gehört, die der Teufel liebt und worüber er sich freut. Auch kamen die Bid'at, also die Erneuerung, aus der Richtung. Band 13, Seite 47, Fath al-Bari. Und als Beispiel dazu, die Khawarij kamen aus dem Osten. Die Shia, die Rafida, Batiniya, Qadariya, Jahmiya, Mu'tazila kam aus dem Irak und die meisten Aussprüche des Kufrs, des Unglaubens, kamen aus dem Osten. Aus der Gegend Persiens kam der Mazda-Glaube, wie es Zardashiya, Al-Ma'nawiyya, Al-Mazdakiyya, Hinduismus, Buddhismus und so weiter und so weiter. Auch war das Erscheinen der Tataren im 7. Jahrhundert nach der Hijra ebenfalls aus dem Osten. Sie richteten viel Schaden, Zerstörung und Elend an, was in den Geschichtsbüchern festgehalten wurde. Bis heute ist der Osten die Quelle für Versuchungen, das Böse, die Bida-Erneuerung, Mythen und Atheismus. Denn der atheistische Kommunismus hatte sein Zentrum in Russland und im kommunistischen China. Und beide sind im Osten. Auch das Erscheinen des Dajjals, Yajuj und Majuj, sind im Osten. Okay. Also jetzt kommen wir zu 6b. Die nächste Fitna ist die Tötung Uthman ibn Affans, radiallahu anhu, der dritte Khalif. Die Versuchung erschien sogar zur Zeit der Sahaba, wie wir sehen, nach der Tötung des Khalifen Umar ibn al-Khattab, der zweite Khalif. Und als er getötet wurde, erschienen die gewaltigen großen Versuchungen und so weiter. Warum nach Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, weil er diese versiegelte Tür war. Das wird hier genau erklärt, yani bei Bukhari und Muslim überliefert, dass Hudhaifa berichtet, dass der Prophet s.a.w. sagte, dass Umar ibn al-Khattab sagte, wer von euch kennt die Aussprüche des Propheten s.a.w. über die Versuchungen auswendig? Da sagte Hudhaifa, ich kenne sie so auswendig, wie er sie aussprach. Er sagte, berichte, du bist mutig. Der Prophet s.a.w. sagte, die Versuchung des Mannes in seiner Familie, in seinem Vermögen und mit seinen Nachbarn wird gesühnt durch das Gebet, seine Spende und dem Gebieten des Guten und dem Verbieten des Verwerflichen. Er sagte, das ist sie nicht, sondern jene, die wie Wellen des Meeres stürmt, also diese Versuchung. Er sagte, o Führer der Gläubigen, du brauchst sie nicht zu fürchten. Zwischen dir und ihr liegt eine verschlossene Tür. Wir fragten, ist die Tür bekannt? Er sagte, ja, so wie auf den Morgen die Nacht folgt. Mir wurde darüber die Wahrheit berichtet. Wir trauten uns nicht, ihn zu fragen und schickten Masruq zu ihm, damit er ihn fragt. Er sagte, wer ist die Tür? Der Prophet s.a.w. sagte, Umar, Sahih Bukhari, Nummer 603 bis 604. Also die Fitna begann nach Umar ibn al-Khattab. Warum? Weil er war wie eine verschlossene Tür, er hat keine Fitna durchgelassen. Und als er dann getötet wurde, ist die Tür aufgebrochen und dann begannen die Fitnen. Und die erste Versuchung war die Tötung Uthman ibn Affans, radiallahu anhu, von den Vertretern des Bösens, die sich aus Ägypten und dem Irak bewegten, Medina aufsuchten und Uthman in seinem Haus töteten. Auch hat der Prophet s.a.w. Uthman mitgeteilt, dass er eine schwere Prüfung erleben würde und deshalb übte er sich in Geduld und verbot den Gefährten, diese Leute zu töten, damit seinetwegen kein Blut vergossen wird. Al-Awasim min al-Qawasim, Seite 132 bis 137. Abu Musa al-Ash'ari berichtet, dass der Prophet s.a.w. zu einem Garten, der Palmengärten von Medina ging und da hatte den Hadith genannt, bis er sagte, dann kam Uthman und ich sagte, bleib da stehen, bis ich für dich um Erlaubnis bitte. Der Prophet s.a.w. sagte, bitte ihn hinein und bringe ihm die frohe Botschaft, dass er ins Paradies gelangen wird und dass ihn eine Prüfung heimsuchen wird. Eine Fitna wird ihn treffen. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 438. Ja. 10. 6:10. Die Kamelschlacht. Zu den Versuchungen, die nach der Tötung Uthman ibn Affas passiert sind, gehört die berühmte Kamelschlacht zwischen Ali, Aisha, Talha und Az-Zubayr radiallahu anhum. Denn als Uthman getötet wurde, gingen die Menschen zu Ali nach Medina und sagten ihm: Strecke deine Hand aus, damit wir dich huldigen, ja, damit wir die Beya geben. Er sagte: Erst wenn die Menschen sich beraten haben. Da sagten einige: Wenn die Menschen mit der Nachricht von Uthman, von dem Tod Uthmans, zurück in ihre Städten gehen, ohne einen neuen Anführer zu haben, dann gibt es keine Sicherheit dafür, dass keine Unruhen ausbrechen und keine Streitigkeiten entfacht werden. Ja, sie wollten schnell einen neuen Kalifen wählen, deswegen. Und die haben Ali radiallahu anhu dazu gedrängt, die Bay'ah zu akzeptieren, diese Huldigung zu akzeptieren. Also gaben sie sie ihm. Und unter ihnen waren Talha und Az-Zubayr, die anschließend nach Mekka gingen, um die Umrah zu verrichten. Da trafen sie auf Aisha. Nach einem Gespräch über den Tod Uthmans gingen sie nach Basra, um von Ali die Mörder von Uthman entgegenzunehmen. Jedoch gab er ihnen keine Antwort, weil er noch darauf wartete, dass Uthmans Familie zu Ali ging, um in dieser Sache zu urteilen. Wenn sicher ist, wer der Mörder von Uthman ist, dann übt er wieder Vergeltung an diesem aus. Sie stritten jedoch darüber, weil nun diejenigen, die des Mordes bezichtigt wurden, die zu Uthman gegangen waren, befürchteten, dass die anderen sich auf Rache einigen würden, sie zu töten, haben sie zwischen den beiden Parteien Krieg entfacht. Also die Rebellen, die Uthman getötet haben, die haben dann gefürchtet, getötet zu werden, und danach haben die Krieg zwischen den beiden Parteien entfacht. Kann man auch Näheres dazu nachschauen, in Fath al-Bari, Band 13, Seite 54, bis 59. Und der Prophet s.a.w. teilte Ali mit, dass es zwischen ihm und Aisha eine Angelegenheit geben würde. In dem Hadith über Abu Rafi' überliefert, berichtet, dass der Prophet s.a.w. zu Ali ibn Abi Talib sagte: Zwischen dir und Aisha wird eine Angelegenheit geben. Er sagte: Mit mir, O Prophet? Er sagte: Ja. Ali sagte: Gehöre ich zu den Schlechten, O Prophet? Er sagte: Nein, aber wenn es dann soweit ist, bringe sie wieder nach Hause. Also bringen sie wieder heim. Musnad Imam Ahmed, Band 6, Seite 393. Und was auch darauf hindeutet, dass Aisha, Talha und Az-Zubayr nicht wegen eines Kampfes losgereist sind, sondern um Frieden zwischen den Muslimen zu stiften, ist die Überlieferung, die bei Al-Hakim über Qais ibn Abu Hazim zu finden ist. Er sagte: Als Aisha die Häuser von Bin Amir erreichte, bellten sie die Hunde an. Sie sagten Al-Hawab, das ist ein Ort in der Nähe von Basra. Sie sagte: Ich denke, ich sollte umkehren. Da sagte Az-Zubayr zu ihr: Noch nicht. Schreite vor, dann sehen dich die Menschen. Dann stiftet Allah Frieden zwischen ihnen. Sie sagte: Ich glaube, ich sollte lieber umkehren. Denn ich hörte den Propheten s.a.w. sagen: Wie ist es um eine von euch, wenn sie die Hunde von Al-Hawab anbellen? Al-Mustadrak al-Hakim, Band 3, Seite 122. Und auch in einer Überlieferung von Al-Bazzar über Ibn Abbas, radiallahu, dass der Prophet zu seinen Frauen sagte: Wer von euch ist die Besitzerin des haarigen Kamels, die hinausgeht, bis sie die Hunde von Al-Hawab anbellen und viele Menschen zu ihrer Rechten und Linken getötet werden und sie, nachdem sie fast getötet worden wäre, doch überlebt. Fath al-Bari, Band 13, Seite 55. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte: Aisha ging nicht wegen des Kampfes, vielmehr der Friedensstiftung unter den Muslimen wegen, und sie ging davon aus, dass ihre Reise ein Nutzen für die Muslime sein würde. Jedoch erkannte sie nach einer Weile, dass das Bleiben besser gewesen wäre. Immer wenn sie ihren Ausgang erwähnte oder sie sich daran erinnerte, weinte sie, bis sie ihr Kopftuch nass von drinnen war. Auch ein Großteil der Muslime bereute diesen Kampf, so bereuten es auch Talha, Zubair und Ali. Und am Tag der Kamelschlacht hatte niemand die Absicht zu kämpfen. Also Ali, Talha und so weiter und so weiter, die wollten gar nicht kämpfen. Es kam vielmehr zum Kampf, ohne dass sie es wollten. Ali, Talha und Zubair hatten einen Briefwechsel mit der Absicht, zu einer Einigung zu gelangen. Wenn sie siegen würden, würden sie die Auslieferung der Mörder von Uthman verlangen. Ali war mit dem Mord an Uthman weder einverstanden, noch unterstützte er ihn. Er schwur und sagte, bei Allah, ich habe Uthman nicht getötet und den Mord an ihn nicht unterstützt. Und er ist der Wahrhaftige in seinem Schwur. Und die Mörder befürchteten, dass Ali sich mit ihnen, Yani Talha und Zubair, einigten, die Mörder auszuliefern. Daher gingen sie auf das Heer, auf die Armee von Talha und Zubair los. Da dachten Talha und Zubair, dass Ali gegen sie ist und verteidigten sich. Ali seinerseits dachte, dass sie gegen ihn sind, also verteidigt auch er sich. So geschah die Fitna, ohne dass sie es wollten. Aisha befand sich auf einem der Kamele. Weder kämpfte sie, noch befahl sie zu kämpfen. So wurde das Ereignis von vielen Gelehrten und Historikern berichtet. Das sagt Ibn Taymiyyah in Minhaj al-Sunnah, Band 2, Seite 185. Die nächste Schlacht, die nächste Fitna ist die Schlacht von Siffin. Gesandter Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Stunde wird nicht eintreten, bis zwei große Gruppierungen sich bekämpfen. Zwischen ihnen findet eine gewaltige Schlacht statt und beide haben ein und dasselbe Ziel. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 8 und Sahih Muslim, Band 18, Seite 12 bis 13. Und diese zwei Gruppierungen waren einmal Ali und seine Anhänger und die andere ist die Gruppe und Muawi und sein Anhänger Zuhay es Al-Hafidh ibn Hajar in Al-Fath erwähnte. Band 13, Seite 85. Al-Bazzar überliefert mit einer guten, yani Hassan Überlieferungskette über Zayd ibn Wahab, Radio Anhu, er sagte, wir waren bei Hudhaifa. Er sagte, wie ist es um euch und eure Religionsleute? Sie sind hinausgegangen und bekämpfen sich gegenseitig mit dem Schwert. Sie sagten, was befiehlst du uns? Er sagte, haltet euch an der Gruppe um Ali, denn sie ist auf dem rechten Weg. Fath al-Bari, Band 13, Seite 85. Der Kampf fand zwischen beiden Gruppen in der berühmten Schlacht bei Siffin, also ein Ort am westlichen Ufer des Euphrat, im Monat Dhul-Hijjah im Jahr 36 nach der Hijri statt. Zwischen beiden Gruppen fanden mehr als 70 Angriffe statt und es kamen dabei etwa 70.000 Menschen ums Leben. In Fath al-Bari seit 13 bis 86 und Mu'ajjam al-Buldan Band 3 Seite 414 bis 415. Und diesen Kampf zwischen Ali und Muawiyah wollte niemand von beiden. Jedoch waren in beiden Heeren oder Armeen Leute, die zum Kampf anstachelten, also aufhetzten. Deshalb kam es zum Ausbruch des Kampfes und das Entgleiten der Angelegenheit aus den Händen Alis und Muawiyah. Und auch sagt der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah darüber, die meisten, die sich für den Kampf entschieden haben, waren weder Ali noch Muawiyah gegenüber gehorsam. Und beide waren dafür, dass das Blut nicht vergossen wird, jedoch wurden sie hierbei überrannt. Denn wenn die Versuchung erst entfacht ist, ist es sogar für den Weisen schwierig, das Feuer auszulöschen. Selbst für den Weise, also jemand, der weise ist, selbst für ihn ist es dann schwer, diese Versuchung auszulöschen. Und in Minhaj al-Sunnah von Ibn Taymiyyah, Band 2, Seite 200. 6e Das Erscheinen der Khawarij. Das Erscheinen der Chawarij. Und zu den Fitan, die bereits eingetroffen sind, ist das Erscheinen der Chawarij gegen Ali. Und der Anfang von ihnen liegt am Ende der Schlacht von Siffin und der Einigung darüber, dass zwischen beiden Gruppen geurteilt werden muss. Während der Rückkehr Alis nach Kufa trennten sich von ihm die Chawarij, die zunächst in seinem Heer, in seiner Armee gewesen sind, und ließen sich in einem Ort namens Harawra, einem Dorf 2 Meilen von Kufa entfernt, nieder. Oder Haruriya, ich weiß nicht genau, wie das hieß. Ihre Zahl betrug etwa 8000. Andere sagen, es waren 16.000 an der Zahl. Und Ali schickte ihn Ibn Abbas und er debattierte mit ihnen und konnte von ihnen einige überzeugen, die dann mit ihm gegangen sind und sich in Alis Reihen reihten. Sie aber verbreiteten das Gerücht, dass Ali sich der Herrschaft entzog, und deswegen gingen einige wieder zu ihm zurück. So hielt Ali der Moschee von Kufa eine Predigt vor ihnen, und einige schrien von den Seiten der Moschee aus: Das Urteil ist allein Allahs. Und sie sagten: Du hast Schirk, also Allah hat das beizugesehen, du hast Schirk betrieben und anderen Männern das Urteilsrecht gegeben, nicht dem Buch Allahs, haben die Khawarij zu Ali gesagt. Da sagte Ali zu ihnen: Euch stehen uns gegenüber 3 Rechte zu. Dass wir euch die Moschee nicht enthalten. Also ihr könnt zur Moschee kommen, beten und so weiter. Zweitens, und euch euren Anteil von der Beute geben, und dass wir euch nicht angreifen. Also drittens, und dass wir euch nicht angreifen, solange ihr kein Unheil stiftet. Und danach haben die Khawarij sich versammelt und töteten Muslime, die an ihnen vorbeigingen. Und darunter war auch Abdullah ibn Khabab ibn al-Arwad und seine Ehefrau. Sie töteten sie beide und stachen in den Bauch seiner Frau, womit sie auch ihr ungeborenes Kind töteten. Also die Khawarij haben so die Muslime so brutal getötet, den Mann haben sie getötet, die Frau getötet und sie das Bauch aufgeschnitten und das Kind auch getötet. Als der Anführer der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib, davon hörte, fragte er nach, wer das getan hätte. Sie sagten, also die Khawarij sagten, wir haben alle sie getötet, und da bereitete er sich zum Kampf vor und traf sich mit ihnen an der bekannten Stelle in An-Nahrawan, also ein Gebiet nähe Bagdad im Irak, wo er alle die Khawarij besiegte und nur sehr wenige gelang es zu fliehen. Und auch der Prophet s.a.w. hat über das Erscheinen der Gruppe berichtet. Hadith darüber wurden so oft überliefert, dass sie Mutawater sind. Und davon erwähnt Al-Hafid ibn Kithir über 30 Hadith, die in den Sahih-Büchern, in den Sunan- und Musnad-Werken zu finden sind. Das kann man nachsehen in Al-Bidayah wa Nihaya, Band 7, Seite 290 bis 307. Und unter anderem zählt dazu auch der Hadith, in dem Abu Sa'id al-Khudri berichtet und sagte, der Prophet s.a.w. sagte, eine Gruppe taucht in eine Gruppe der Muslime auf, und diejenige Gruppe, die die Rechtleitung hat, tötet die andere. Sahih Muslim Band 7, Seite 168. Und auch berichtet er, dass er nach Al-Haruriyya gefragt wurde. Da sagte er, ich weiß es nicht. Ich hörte den Propheten s.a.w. sagen, es werden in dieser Umma, und er sagte nicht aus ihr, Leute erscheinen, bei denen ihr eure Gebete verglichen mit ihren Gebeten als weniger wert ansieht. Sie rezitieren den Koran, aber er dringt nicht in ihre Herzen ein. Sie durchdringen die Religion wie der Pfeil ein Tier, nachdem gezielt wird. Also wenn man einen Pfeil schießt und es durchbohrt, zum Beispiel das Tier, so schnell gehen die aus dem Dien raus. Geht hier rein und da wieder raus. Sahih Bukhari Nummer 12, Seite 283. Punkt F. Die Schlacht von Hurra. Also Hora ist ein Ort von Medina. Die Versuchungen traten weiterhin auf und darunter war die berühmte Fitna von Hura zur Zeit des Jesid ibn Muawiyah, in der die Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam angegriffen wurde und viele Gefährten getötet wurden. Also zum Beispiel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sein Enkelkind Hussein, sein Tod. Er wurde in Al-Karbala getötet und viele von Ahlul Bayt, also viele Verwandte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, viele Verwandte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sind dort verstorben. Und Sa'id ibn al-Musayyib rahimullah sagte, die erste Versuchung wurde entfacht, danach blieb niemand von denen, die bei der Schlacht von Badr waren. Da spielte sich die zweite Versuchung ab und es blieb niemand von denen, die bei der Schlacht von Hudaybiyah waren. Er sagt, und würde die dritte Versuchung ihren Lauf nehmen, da wäre sie nicht vorbei, ohne das Gute unter den Menschen zu nehmen. Al-Baghawi sagte, mit der ersten Versuchung meinte er die Tötung von Uthman ibn Affan und mit der zweiten die Schlacht von Al-Hurra. Sharh as-Sunnah, Band 14, Seite 395. Und wir erwähnen noch einen Punkt und dann sind wir fertig. Nummer 6. Ach ja, kurz erwähnt auch. Nein. 6 Nummer F. Punkt 6 Nummer F. Die Nachahmung der vorangegangenen Völker. Das nächste Zeichen. Und zu den gewaltigsten Versuchungen gehört auch die Nachahmung der Art und Weise der Juden und Christen. So haben einige Muslime die Kuffar nachgeahmt, verhielten sich wie sie, übernahmen ihre Charakterzüge und fanden Gefallen daran. Das entspricht auch dem, was der Prophet s.a.w. berichtete, im Hadith über Abu Huraira radio anhu, dass der Prophet s.a.w. sagte, die Stunde wird nicht eintreten, bis meine Ummah die vorangegangenen Völker Stück für Stück nachahmt. Es wurde gefragt, O Prophet, wie Persien und die Römer? Er sagte, wer sollen die Menschen sein, wenn nicht sie? Sahih Bukhari, Nummer 13, Band 13, Seite 300. Und eine andere Überlieferung von Abu Sa'id. Er sagte, wir sagten, O Prophet, die Juden und die Christen. Er sagte, wer sonst? Sahih Bukhari, gleiche Quelle, wie ich gerade erwähnt habe. Und Sahih Muslim, Band 16, Seite 219 bis 220. Und Ibn Battal, Rahimullah, sagte, der Prophet s.a.w. hat mitgeteilt, dass seine Umma den Erneuerungen in der Religion, Bid'at und den Neigungen folgen wird, so wie es auch auf dem Boden der Realität bereits zu beobachten ist. Auch hat er in vielen Hadith davor gewarnt, dass am Ende Böses ist, wenn die Stunde die schlechtesten Menschen einholen wird, während die Religion dann von einigen wenigen Leuten gelebt wird. Fath al-Bari, Band 13, Seite 301. Und Ibn Hajar sagte, was der Prophet s.a.w. erwähnte, ist größtenteils eingetreten und der Rest wird auch noch eintreten. Fath al-Bari, Band 13, Seite 308. Und die Fitna, was ich erwähnt habe, bei 6 Punkt F. Ach ja, das letzte Punkt war nicht 6.F, sondern 6.G. 6.G, nicht F. Und was mich noch sagen wollte, bei 6.F, was ich erwähnt hatte, die Schlacht von Hurra, das ist nicht namentlich erwähnt. Okay? Dass das zu einem Zeichen der Stunde gehört, nicht namentlich erwähnt. Aber es ist eine Fitna unter vielen Fitnen. Okay? Und eine Fitna ist zum Beispiel auch die Behauptung, dass der Koran erschaffen wurde. Okay? Die Behauptung, dass der Koran erschaffen wurde. Und Allah weiß am besten. Wir beenden hier. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.